Herr Feld, welches Quellenmaterial steht der historischen Forschung denn heute überhaupt noch zur Verfügung, um die Geschichte der Johanna von Orléans zu rekonstruieren? Im Ganzen ein hervorragendes Quellenmaterial. In den vergangenen Jahrzehnten sind Neuausgaben, Neueditionen der Akten der beiden großen Prozesse, die gegen bzw. für Jeanne d'Arc geführt wurden, herausgekommen, sodass also die Lage der heutigen Forschung, was Jeanne d'Arc und ihr Umfeld betrifft, in einer hervorragenden Situation ist durch diese beiden insgesamt achtbändige Quellenedition. Wenn man sich dieses gesamte Material anschaut, was weiß man denn überhaupt über die Herkunft der Jeanne d'Arc? Ja, sie ist, wie das oft gesagt wird, La Bonne Lorraine, also die gute Lothringerin. Sie ist im Grenzgebiet von Burgund, Lothringen und dem Deutschen Reich geboren, in Domremy, das heute nach ihr sich Domremy La Pucelle nennt. Sie war Kind einer Bauernfamilie, eines nicht ganz reichen, aber doch wohlhabenden Bauern, der also Ländereien hatte, Vieh. Und was die Situation betrifft, es war eine Kriegssituation. Der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England war in vollem Gange. Und gerade in dem Gebiet im Maastal, das ist das Tal der Maas, der oberen Maas, dort fanden laufend kriegerische Auseinandersetzungen statt. Es zogen Banden durch, es fanden Plünderungen statt. Sie hat also diese Kriegsereignisse am eigenen Leibe erfahren und mitbekommen. Aus den Unterlagen ist bekannt, dass sie erstmals dann im Alter von 13 Jahren eine himmlische Stimme gehört haben will. Es ist nach ihrer Aussage die Stimme des Erzengels Michael, der ihr nach und nach einen ganz konkreten Auftrag erteilt. Sie hat also die politischen Ereignisse dort mitbekommen. Woher sie das genau erfahren hat, wissen wir nicht mehr. Ihr Vater ist politisch sehr interessiert gewesen. Es gab auch in dem Dorf Parteien, zum Teil für den Thronprätendenten, den Dauphin, den späteren König Karl VII., aber auch eine burgundische Partei, die eben auf der Seite des Herzogs Philipp von Burgund stand, der sich auf die Seite der Engländer geschlagen hatte, also gegen den König kämpfte. Sie hat also ganz sicher Kenntnisse gehabt von den politischen Ereignissen, von den Hintergründen auch, aber sie erklärt später in den Verhören während ihres Prozesses in Rouen, dass sie ihr Wissen ausschließlich eben, wie Sie eben gesagt haben, von himmlischen Mächten bekommen hat. Und das sind Engel und Heilige gewesen. An erster Stelle steht hier der Erzengel Michael. Sie hat erklärt, ihre erste himmlische Offenbarung hat sie also von dem Erzengel Michael bekommen, von dessen Stimme sie redet. Aber es war auch ebenso wie bei den weiblichen Heiligen, der heiligen Katharina und der heiligen Margarete, die ihr später erschienen sind, es gab auch Erscheinungen, also visuelle Erscheinungen. Sie hat diese himmlischen Gestalten auch gesehen, während sie zu ihr sprachen. Wie lautete denn nun ganz konkret der Auftrag, den sie erhalten haben will? Sie hat den Auftrag erhalten, das Königreich Frankreich wiederherzustellen, konkret die Herrschaft des Königs, des Thronprätendenten Karls VII., den sollte sie nach Reims führen zur Königsweihe, Salbung und Krönung und damit eben die politischen Verhältnisse wieder in Ordnung bringen. Das setzte natürlich voraus, dass die Engländer, die als Okkupanten betrachtet wurden, von den Franzosen, von der Partei der Armagnacs, wie man damals sagte, die illegalen Okkupanten waren, die mussten vom Boden, vom geheiligten Boden des Königreichs Frankreich zuerst einmal vertrieben werden. Und damit war eben auch ein Aufhören der kriegerischen Ereignisse und der ganzen wirren Plünderungen und was da alles eben im Gange war im Verlauf des Hundertjährigen Krieges. Das sollte alles aufhören und sollte durch eine neue, durch den König garantierte Ordnung wieder in einem neuen Frankreich. Diese göttliche Mission, wie sie es beschreibt, trifft ja voll den Nerv der damals aktuellen politischen Situation, nämlich den Machtkampf zwischen zwei königlichen Dynastien, den Lancaster in England und den Valois in Frankreich. Ja, Jeanne hat sich ja eine, wenn man so will, theologische Innenansicht dieser Ereignisse angeeignet. Sie war also der Meinung, dass das Königtum sakralen Charakter hat. Der König war für sie der Vertreter des Himmelskönigs. Also sie spricht von einem Lehen. Der König von Frankreich verwaltet als Lehnsmann des Himmelskönigs das geheiligte Königreich. Und das ist von der damaligen politischen Situation her gesehen, auch von den politischen Akteuren her, eher ein rückwärtsgewandter Standpunkt. Sie hat ja auch die Auffassung, dass der Krieg, den sie hier zu führen hat, im Auftrag Christi, vermittelt durch die Engel und Heiligen, dass dieser Krieg ein heiliger Krieg ist. Also sie greift voll auf das hohe Mittelalter zurück. Ja. Anfang des 15. Jahrhunderts. Das muss man einfach so festhalten. In einer Zeit, in der viele andere sich schon Gedanken über neuere, modernere Staatstheorien machen, wo vor allem dann auch sehr stark diskutiert wird, inwieweit der Staat und die Kirche voneinander getrennt sein könnten. Ja. Das findet zu dieser Zeit parallel statt. Dass Jeanne zunächst gerade von der Stimme des Erzengels Michael spricht, hat ja auch einen direkten politischen Bezug, denn der Erzengel Michael hatte als Heiliger eine ganz besondere Bedeutung für die Dynastie, die Familie der Valois. Man muss sich vorstellen, die Engländer hatten ja mittlerweile Paris erobert, wo das zentrale Heiligtum des mittelalterlichen französischen Königtums sich befand, nämlich die Abtei und die Abteikirche Saint-Denis mit den Königsgräbern seit der Merowingerzeit. Das war nun in der Hand der Engländer. Der englische König Heinrich V. und Heinrich VI. Nannte sich König von England und Frankreich, also er betrachtete sich als den, und seine Ratgeber natürlich betrachteten den König von England als legitimen König auch von Frankreich. Also dieses Zentralheiligtum war verloren gegangen und nun gab es ein anderes großes Heiligtum an der Grenze von Bretagne und Normandie, der heilige Berg des Erzengels Michael. Und das Haus Valois und speziell der Thronprätendent Karl VII. Sahen in dem Erzengel Michael ihren besonderen Beschützer, ihren Hausheiligen sozusagen. Und hinzu kam, dass die Inselfestung Mont-Saint-Michel bisher auch allen Angriffen der Engländer erfolgreich widerstanden hatte. Es war ein königlicher Kommandant dort und der Mont-Saint-Michel war eine der großen Festungen, die mitten im englisch beherrschten Gebiet Widerstand leisteten. Und das alles war natürlich auch Jeanne d'Arc bekannt. Und es ist also historisch gesehen kein Zufall, dass hier gerade nun der Erzengel Michael ihr als Auftraggeber, als göttlicher Auftraggeber hier nun in dieser Vision den ersten Auftrag gibt. Lassen Sie uns noch einen Blick auf das religionsgeschichtliche Phänomen der Vision werfen, der Visionen. Solche Visionen sind ja auch von anderen Personen im Mittelalter überliefert. Was hat man sich darunter überhaupt vorzustellen? Nun, die jenseitige Welt, die transzendente Welt, ist ja für das Mittelalter nicht eigentlich das gewesen, was wir heute als Anderswelt bezeichnen. Es war ja eine Welt, die unmittelbar in das alltägliche Leben hineinwirkte, durch die normalen kultischen Akte, die Wallfahrten und so weiter. Also die jenseitigen Personen, die Engel und Heiligen, Gott, die Jungfrau Maria, griffen real in das Leben der Menschen ein und die Menschen glaubten das auch. Nicht die großen politischen Akteure oder die großen Kirchenleute, nicht wahr, die ja weitgehend ungläubig waren, also den Kontakt eigentlich zur Volksreligion verloren hatten, aber die frommen Menschen, die eben auf Wallfahrt gingen, die in die kultischen Bezüge, die liturgischen Bezüge, den Gottesdienst einbezogen waren, Für die waren die jenseitigen Personen, die Heiligen, reale Gesprächspartner, mit denen sie in Träumen oder auch in täglichen Visionen in Kontakt treten konnten. Heute würde man wohl sagen, virtuelle Gesprächspartner. Virtuelle, ja. Also wenn man es modern interpretieren will, man kann das religionsgeschichtlich aufrollen, man kann es psychologisch aufrollen, man kann sagen, es handelt sich hier nicht um äußere Gestalten, sondern es sind im Grunde, was hier erfahren wird, sind psychische Vorgänge, es sind also virtuelle Gesprächspartner, nicht wahr, die hier in der Seele Gestalt annehmen, aber keine sogenannte objektive Realität besitzen. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, denn es gibt in diesem Bereich natürlich sehr viel Unsinn, Krankhaftes und so weiter, aber es findet auch das statt, was ich als religiöses Denken bezeichnen würde. Also gerade im Falle der Jeanne d'Arc zeigt sich ja, dass ihre Vorstellungswelt, ihre Fantasien nicht ganz dumm waren, nicht wahr? Also ganz im Gegenteil, es ist eine hohe Reflexionsebene, wenn auch nicht eine philosophische oder die Reflexionsebene der Schultheologie, der scholastischen zeitgenössischen Theologie, mit der sie ja gerade in Konflikt geraten ist. Und sie ist durchaus der Meinung gewesen, dass sie ein höheres Wissen als die Theologen besitzt, mit denen sie ja mehrfach, zuletzt in dem berühmten Prozess von Rouen, in Streitgespräche verwickelt wurde. Kann man das sich so vorstellen, dass sie ihre eigene Umgebung, die Situation, in der sie lebt, mit religiösen Bildern interpretiert? Ja, ganz sicher. Das heißt also, wenn wir das am Beispiel des Erzengels Michael festmachen, dann könnte man vielleicht auch aus dem, was man über Jeanne d'Arc weiß, ableiten, dass sie sich letztlich mit diesem Erzengel Michael identifiziert. Das ist durchaus zutreffend. Also schon von Anfang an, man sieht es ja, an sich ist ein rätselhafter Vorgang, dass sie auf einmal schon in Vaucouleurs, also wo sie zum ersten Mal ja größeren Volksmengen ihren Auftrag kundgibt, das ist ja zeitgleich mit dem Anlegen von Männerkleidern. Später lässt sie sich eine Rüstung anfertigen, sie wird mit Waffen ausgestattet. Sie sieht im Grunde genommen dann auch aus wie ein Standbild des Erzengels Michael. So ist es. Sie sieht genau aus wie die zeitgenössischen Standbilder des Erzengels Michael, die ja heute noch erhalten sind zum großen Teil und die sie sicher auch gesehen hat. Sie ist gewissermaßen in die Gestalt des Erzengels zunehmend hineingewachsen und sie hat dessen äußere Erscheinung angenommen. Das spielt sicher eine Rolle. Also sie wuchs in diese virtuelle Gestalt hinein und wurde gewissermaßen zur Inkarnation, also zur greifbaren äußeren Gestalt des Erzengels. Und es gibt entsprechende Bemerkungen von ihr im Prozess in sehr gefährlichen Situationen, als man sie aufs Glatteis führen wollte, in den Verhören des Prozesses. Da lässt sie ganz deutlich erkennen, dass sie das Bewusstsein hat, einer transzendenten Welt anzugehören. Also eine Existenz zu haben vor ihrer irdischen Existenz.